Letztes Jahr um diese Zeit dachte ich, der Hype ist zu Ende. Heute sagen Kiddies zu mir, ich sei eine Legende. Bereit, um weiter zu kämpfen gegen die neidischen Fressen. Denn wahre Größe wird an der Zahl deiner Feinde bemessen. Und das Geld, das ich machte, es war schwarz wie Mortell. Ich mach mit Arby schwarz Geld wie das Kali-Kartell. Wunder dich nicht, wenn du Ferris MC siehst. Mit einem B am Hals wie NSV Shishi. Kill in West-Berlin, DC aus dem Escalade. Und danach stürmen wir die Redaktion von Rap.de. Rapper gehen bei Beamten singen und dissen sie mich, ist es Lars mit ner anderen Stimme. Ich werd angehimmelt, mache weiter Welle. Ali, du bist fett und Fette sind keine Menschen. Düsseldorfer Sprüche, Klopfer jetzt in Anzeigenfälle. Ich denk gegen seinen Willen drehen wir One Night den Ferris. Frauen liegen uns zu Füßen wie beim 69er Sex. Und brutal gut aussehen, Deutschraps Tag Team ist back. Wir bringen auf die Street wieder den Crack Dealer Swag. Boss und Banger sind zurück, jetzt wird Rap wieder Rap. Ich stech dich ab ohne Grund, jetzt wird Rap wieder Rap. Kommerzielle Mainstream-Noten, jetzt wird Rap wieder Rap. Durch schlechter Fußballtrikots, jetzt wird Rap wieder Rap. Ich mach Rap wieder Rap, dann wird Rap wieder Rap. Ey, ich schlag Noten nur halbtot, wenn ich durch Rotlichtgassen lauf. Denn ich hab ein großes Herz, dank Anabolika Missbrauch. Egal wohin man auch schaut, man sieht nur Spasten in der Szene. Ich halte nichts von denen. Außer abgetrennte Schädel, zieh dein Kleid aus. Wir sind ja nicht bei der Gay Parade, no fucker. Sprichst du von Bushido-Level, meinst du WoW-Charakter? Die zwei Heavyweights im Biss. Nutte, hier wird Stoff geknallt, wie wenn Sierra zu dem Kid. Seine Teddybären's fake, wir gehen Rapper Mittwoch hauen auf der Bühne die Freestyler. Mit blanker Faust wird der Grüne bei Street Fighter. In Düsseldorf bringen wir den Schnee in die Straßen. Dann wird der Medienhafen zum Medienhafen. Yeah, Chakusa ist in seinem Stolz verletzt. Wenn sich sein Bastardvater vom Sex mit dem den Kork nicht wäscht. Schlag das Opfer mit Schottangriff, bis sein Kopf abbricht. Er rollt zu Fahrrad und er macht damit den Okotscha-Trick. Frauen liegen um zu Füßen wie beim 69er Sex. Und brutal gut aussehen, Deutschraps Tag Team ist back. Wir bringen auf die Street wieder den Crack Dealer Swag. Boss und Banger sind zurück, jetzt wird Rap wieder Rap. Ich stech dich ab ohne Grund, jetzt wird Rap wieder Rap. Kommerzielle Mainstream-Noten, jetzt wird Rap wieder Rap. Durch schlechter Fußball-Trikots, jetzt wird Rap wieder Rap. Ich mach Rap wieder Rap, dann wird Rap wieder Rap. Das Gerücht über deine Depression macht die Runde. So wie deine Vorliebe für Dopamann-Hunde. Dank der Generalvollmacht ist dein Wohlstand verschwunden, sieht's wie ein Galgen, du bist bis zum Tod dran gebunden. Per Schrotkern verwunde ich die Veganer Spasten. Shindy wird in deren Dorf Elend geschlachtet. Und haben Rapper-Beef mit Farid, dem Banger. Lasse ich die Frau nicht raus wie arabische Männer. Es war mal ein Rapper, der dachte, er kann King spielen. Ohne Schutz wird er in Berlin geschlachtet wie ein Rindvieh. 2014 bettelt der Lauch nach nem Viecher, weil er die wahre Nummer 1 kennt wie Baumarktkassierer. Heute schiebt der Welle, weil er Klicks braucht. Kid, ich mach's wie Sidus, mich am Strich und gib'n Fick drauf. Es gibt Blickblock, Schatzfeuer und sogar sein Schatzfeuer. Frauen liegen um zu Füßen wie beim 69er Sex. Und brutal gut aussehen, Deutschraps Tag Team ist back. Wir bringen auf die Street wieder den Crack Dealer Swag. Boss und Banger sind zurück, jetzt wird Rap wieder Rap. Ich stech dich ab ohne Grund, jetzt wird Rap wieder Rap. Kommerzielle Mainstream-Noten, jetzt wird Rap wieder Rap. Durch schlechter Fußball-Trikots, jetzt wird Rap wieder Rap. Ich mach Rap wieder Rap, dann wird Rap wieder Rap. We'll be right back.